Meine Zuhörer, in seiner Schrift über die Jupiter-Symphonie hat Johann Nepomuk David einen Cantus Firmus als inneren Nerv aller Themen der Symphonie erkannt, so verschieden sie auch im Charakter sich darstellen mögen. Das zugrunde liegende Modell ist... Es ist nur selten spontan beim Hören zu erkennen, weil das Modell vorwärts, rückwärts oder auch nur teilweise variiert sein kann, dass aber eine starke gemeinsame Substanz besteht, die alle musikalischen Gedanken geheimnisvoll miteinander verbindet, in dieser Jupiter-Symphonie, ist nicht zu bestreiten und für die innere Folgerichtigkeit des Werkes sehr wesentlich. Nun ist der untergründige Variationszusammenhang nicht nur in diesem, sondern in den meisten großen klassisch-romantischen Zyklen eins der bindenden Prinzipien. Und also ist für dieses Stück nicht charakteristisch, dass es so ist, sondern wie diese melodische Grundlinie im Besonderen erscheint. Der Cantus verweist zunächst auf die geschichtliche Kontinuität, in der Mozart steht, und verbindet, ähnlich wie der Gesang der drei Geharnischten in der Zauberflöte, zwei so unvergleichliche Epochen wie die frühmittelalterliche mit der Wiener klassischen. Etwas davon teilt sich der Symphonie mit. Und auch das harmoniert wohl mit dem Namen Jupiter. Dass da nämlich ein unwandelbarer Kern, eine Macht im Zentrum steht, die Kräfte auf die Peripherie der Themen ausstrahlt. Das Besondere an dieser Symphonie ist aber wohl, dass dieser Kern immer deutlicher aus dem Untergrund emporzusteigen scheint, bis er zuletzt selber thematisch wird. Die Sätze der Symphonie sind vereinfacht gesagt Phasen dieses Aufgangs. Im ersten Satz ist der Kern des Cantus noch am meisten verhüllt. Im langsamen Satz dringt bereits im dritten Thema der Choralton mehr durch, wenn auch besonders in der Fortsetzung figuriert. Im Trio des dritten Satzes des Menuetts erscheint dann bereits eine Art Vorgestalt des Cantus Firmus, wenn auch intervallisch noch verzerrt. Und im Finale steigt dann endlich der Cantus selber, wenn auch nie in der vollständigen Grundgestalt, sondern deren erster Hälfte, über den Horizont empor. Der Tagesanbruch, den der Beginn des Finales artikuliert, das kurze Piano vor der strahlenden Pforte Epiphanie des Finalthemas, das ist der große Augenblick dieser Symphonie. Hier liegt das Ziel des Ganzen, das selber ja nur wieder neuer Anfang ist. Bei aller Pracht der Entfaltung des ersten, aller Innigkeit des zweiten, aller Grazie des dritten Satzes sind diese Sätze doch nur verschiedenartige Stationen des noch nicht, und darum steigt die Spannung unmerklich durch das ganze Werk hindurch an. Der letzte Satz ist dann das erfüllte Jetzt, der Beginn als Augenblick des Einstandes von Resultat des Vorigen und von Neubeginn. Und der ganze Satz ist ein Zeitpunkt des geschichtlichen Einstandes von Fuge und Sonate, wie wir schon sahen. Dieser sein besonderer Zeitcharakter begründet das unvergleichliche, zunächst noch verhaltene Pathos dieses Finalbeginns. Hören Sie hier das Finale ganz. Es spielt das Berliner Philharmonische Orchester unter der Leitung von Herbert von Karajan. Thank you. Das war der Finalsatz der Mozartschen Jupiter-Symphonie, gespielt vom Berliner Philharmonischen Orchester unter Herbert von Karajan. Doch wir halten mit unserem Vergleich zunächst noch beim dritten Satz, dem Minuett. Es stellt sich hier zunächst die Frage des Tempos. Hören wir zuerst Keilbert mit dem Bamberger Symphoniker. Sein Tempo ist leicht und tänzerisch. Er fasst die Taktgruppen mit großzügiger und zugleich graziöser Bewegung zusammen. Bei Böhm mit den Wiener Philharmonikern hören wir einen anderen Tanztypus, nämlich mehr eine heidensche Minuettgestalt. Eine verhältnismäßig kleine Temporückung verändert den gesamten Charakter, weil nun die einzelnen Taktschwerpunkte mehr Gewicht erhalten und die Bewegung mehr dem Boden verhaftet ist. Böhm zeigt mir die alte Minuettgestalt. Alle anderen, die ich abgehört habe, aber eine neue, die schon auf dem Weg zum späteren Scherzo ist. Vom Typ des Stücks her gesehen, wird die Entscheidung über richtig und falsch im Bezug auf das Tempo sehr schwierig sein. Zumal die langsame böhmische Version für die Chromatik am Ende viel Zeit gibt. In die urwüchsig stampfende Tanzbewegung bei Böhm tritt dann je ein kurzer Augenblick der Unsicherheit, des chromatischen Zweifels an der festen Tonart. Blicken wir indessen aufs Ganze, also auf die vorhin skizzierte Entwicklungslinie mit dem Ziel des Finales, so erscheint ein derart behäbig in sich ruhender Moment wie Böhms dritter Satz doch problematisch. Es deutet nämlich bei ihm weder das Tempo noch die Dynamik auf das hin, dem die Musik entgegengeht, denn sonst müsste eigentlich ein Unterstrom des Vorwärtsdrängens fühlbar werden. Gerade diese geheime Ungeduld tritt etwa bei Fritzschey deutlich zutage. Seine Töne wirken intensiv gezogen, streben jeder über sich hinaus, sodass während der Melodiebögen der Eindruck des Legatos sich bedeutend verstärkt. Im zweiten Teil summiert sich die Strömungskraft des Einzelnen zur Steigerung im Ganzen, sodass das Menuett als bewegte Durchgangsphase innerhalb der Symphonie erscheint. Das Trio dieses Menuetts ist ein sehr merkwürdiges Gebilde, insofern es in seiner Thematik gegenüber dem Menuett kein selbstständiger Charakter sein will, sondern aus dem Nachhall seines Endes entsteht. Sie hören Keilbert mit den Bambergern. Der unselbstständige Charakter des Trio-Beginns hängt vielleicht damit zusammen, dass in diesem Trio dann im zweiten Teil so groß der Vorschein des Finales erscheint und das und nicht sein Eigencharakter mag wohl sein eigentlicher Sinn im Zusammenhang des Ganzen sein. Ferenc Fritzschey stellt diese Funktion groß heraus, indem er die volle Intensität des symphonischen Klangs aufbietet. Das Finale in seinem Allegro molto tempo stellt im Grunde unerfüllbare Ansprüche. Die freie, übergreifende, ins Weite gerichtete Thema-Geste in ganzen Noten verlangt unbedingt ein sehr flüssiges Tempo, das in allen überwiegend homophonen Teilen unproblematisch ist. Das Glück der Synthese ist es ja aber gerade, dass das homophone und das polyphone Prinzip in voller Harmonie erscheinen, das heißt, dass auch die Polyphonie total durchhörbar bleibt. Das aber ist, besonders in den schnellen Achtelpassagen in den unteren Stimmen, auch bei virtuosem Spiel an manchen Stellen kaum mehr möglich. In zahlreichen Aufführungen hört man dort dann nur mehr einen geräuschhaften, unkontrollierbar bewegten Klang, der das genaue Aushören der Imitationen in allen Phasen nicht mehr zulässt. Manches, was man in dieser wunderbaren Partitur sieht, kann in den unteren Stimmen man nur noch vermuten, aber nicht mehr real hören. Die unrealisierbare Utopie wäre, die Gäste des Themas und sein rasches Tempo zu bewahren und zugleich alle schnellen Figurationen überall und in allen oft vierfach übereinander geschichteten Kombinationen durchhörbar zu machen, und zwar bis zur letzten Note. Es lässt sich nun eine Tempolinie bestimmen, bis zu der die Polyphonie noch wenigstens bis zu einem gewissen Grad realisiert werden kann. Wird diese Linie überschritten, so geht die Struktur in eine Art von Klangrausch über. Der Ausdruck des Enthusiasmus gehört nun tatsächlich zu diesem Finale. Ihn verwirklicht Karajan, den Sie schon hörten, in rasantem Tempo und mit hoher Virtuosität. Es ist möglich, dass er es im Grunde gerade auf den Umschlag von profilierter Polyphonie in rauschenden Klang abgesehen hat. Hören Sie hier den Seitensatz. Bei Keilbert mit den Bamberger Symphonikern wird die polyphone Struktur zwar weithin klarer und die Oberstimmen entfalten ihr funkelndes Filigran, aber der Ausdruck hat nicht ganz den enthusiastischen Charakter wie bei Karajan. Ferenc Fritschey versucht hier, den enthusiastischen Elan des Stücks zu steigern, ohne doch das polyphone Leben im Einzelnen zu beeinträchtigen. Das gelingt ihm, indem er rhythmisch oder dynamisch die individuellen Profile einzelner Vorgänge stark hervortreibt oder auch die Bläser aufs Schärfste gegen die Streicher kontrastieren lässt. Im Tempo gilt es, genau an jener Linie zu bleiben, an der die einzelnen thematischen Profile noch nicht verschwimmen. In der Durchführung erheben, nach den imitatorischen Verflechtungen im Tutti, die Holzbläser mit der Intonation des Themabeginns Einspruch gegen die Streicher, indem sie immer neu ansetzen. Bei Karajan lautet diese Stelle. Thank you. Tendenziell möchten die vier Holzbläseransätze gegen Ende unseres Beispiels jedes Mal das Tempo zurückhalten und einen winzigen Augenblick Zeit gewinnen, ehe die Wucht des Blechs und der Streicher wieder über sie hereinbricht. Diese außerordentlich dramatische Situation geht in dem geforderten Tempo bei vielen Dirigenten verloren. Fritzschey, der ja am meisten Mozarts Instrumentalwerke als imaginäre Dramen, Instrumentalopern, auffasst, versucht auch hier die Situation zu verdeutlichen, indem er die Holzbläser in sich steigerndem Espressivo spielen lässt, das heißt mit kaum merkbarer Tendenz zum Verweilen. Wir brechen hier ab, um nun unter der Leitung Ferenc Fritzscheys das Ganze zu hören. Wir sahen verschiedentlich, dass er über die heutige Konvention des Mozart-Stils immer dann hinausgeht, sie durchbricht, wenn der Ausdruck des Einzelnen oder die Steigerung des Ganzen es verlangt. Seine Intensität, die etwa gehaltene Töne crescendieren lässt, führt gelegentlich zu romantischer Fülle. Indessen ist dieser Klang nicht von außen herangetragen, er kommt aus Notwendigkeiten in der Sache. Die Charakterisierung aller Details ist bei ihm auf die Spitze getrieben, gelegentlich auf Kosten der Leichtigkeit und des Schwebens, wie wir sie bei Keilbert das vorige Mal so überzeugend hörten. Auch hier zeigt sich wieder, dass musikalische Interpretation im Grunde eine unerfüllbare Aufgabe stellt, denn manche Perspektiven schließen eben einander aus. Man kann eine Sache nicht von allen Punkten zugleich ansehen. Hören Sie also die dramatische Perspektive Mozarts nun bei Ferenc Fritzschey. Die Sätze der Jupiter-Symphonie sind Allegro vivace, Andante cantabile, Minuetto allegretto und Allegro molto. Es spielen die Wiener Symphoniker unter der Leitung von Ferenc Fritzschey. Thank you. Thank you.